Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Am Morgen des 17. März im Jahre 45 vor Christus herrscht Frieden in dem kleinen, uns wohlbekannten gallischen Dorf. Die Bewohner gehen ihren Geschäften nach und, wie so häufig in unserem Dorf, drehen sich diese Geschäfte vor allem ums Essen. Ob wir heute zur Abwechslung mal Fisch kaufen? Abwechslung? Ich habe heute doch erst 2 Wildschweine gegessen. Bald jedoch soll diese Ruhe gestört werden durch Ereignisse, die sich in weiter Ferne abspielen, im südlichen Hispanien. Ein Jahr nach seinem Sieg über die Pompeianer bei Thapsus hat Caesar durch die siegreiche Schlacht bei Munda ganz Hispanien unter römische Herrschaft gebracht. Vor seiner Rückkehr nach Rom, wo ihn ein Triumphzug erwartet, ehrt Caesar seine alte Garde, die glorreiche 10. Legion. Legionäre! Ich bin zufrieden mit euch. Dank eures Mutes kam ich, sah und siegte. Veni, vidi, vici. Aber Caesars Sieg ist noch nicht vollständig. Zähneknirschend müssen ihm seine Generäle mitteilen, dass es da ein kleines Dorf in der Nähe von Munda gibt, dessen Bewohner sich um keinen Preis geschlagen geben und die einfach nicht aufhören, dem Eindringling mit allen Kräften Widerstand zu leisten. Ich weiß, ich habe das irgendwo schon mal erlebt. Ich werde die Angelegenheit persönlich in die Hand nehmen. Ich brauche Frieden in den Provinzen. Begleitet von einer Handvoll seiner besten Legionäre, reitet Caesar hinaus in die karge Steppe Hispaniens. Sie haben das Dorf der Widerständigen fast erreicht, als sie einem Iberer begegnen. So nennen sich die Bewohner Hispaniens. Sie sind ein stolzes Volk. Und stolz ist auch der kleine Iberer Pepe, der sich Caesar mutig in den Weg stellt. Halt, Römer! Kein Schritt weiter, oder ihr bekommt meine Steinschleuder zu spüren. Ei, wer ist denn mein kleiner furchterregender Gegner? Ich bin der Sohn von Costa y Bravo, dem Häuptling von dem Dorf da unten. Ergreift ihn! Caesars Legionäre sind kampferprobte Männer. Aber mit einem kleinen Häuptlingssohn haben sie trotzdem kein leichtes Spiel. Komm her, du Zwerg! Wagt es ja nicht, mich anzufassen! Aua, er hat mich gebissen! Ui, mich auch! Auch das edle Haupt des großen Caesar bleibt nicht verschont. Denn Pepe kann gut mit seiner Steinschleuder umgehen. Au! Seine Schleuder! Nehmt ihm doch seine Schleuder weg! Endlich können die großen römischen Legionäre den kleinen Pepe überwältigen. Naja, mehr oder weniger. Aua! Er hat mich ins Ohr gekniffen. In dem Kleinen steckt tatsächlich etwas von einem Häuptling. Haltet ihn gut fest! Mit dem wehrhaften Pepe im Gepäck reiten Caesar und seine Legionäre weiter, bis sie das Dorf der widerständigen Iberer erreichen. Das Dorf ist verbarrikadiert und Römer haben hier keinen Zutritt. Caesar wünscht den Häuptling dieses Dorfes zu sprechen. Stolz erscheint der Häuptling auf der Mauer seines Dorfes. Sprich! Costa y Bravo, hör dich! Ave! Volle! Nun, du willst uns also Widerstand leisten? Richtig. Solange wir da sind, werdet ihr keine ruhige Minute mehr haben. Das wirst du schön bleiben lassen. Erst jetzt sieht der Häuptling, dass einer von Caesars Legionären seinen Sohn festhält. Aua! Bär hat mich schon wieder gebissen. Pepe! Solange ihr euch ruhig verhaltet, geschieht ihm nichts. Wenn nicht... Wenn ich dich zu fassen kriege, Römer, dann lass ich dich in Olivenöl braten. Wenn wir dir deinen Sohn zurückgeben, Hispanier, wird er ein halber Römer sein. Und wenn du ihn nicht ganz verlieren willst, solltest du dich gut benehmen. Ave! Ei, so ein Unglück. Mein einziger Trost ist, dass sie mit dem Kleinen nicht viel zu lachen haben werden. Das stimmt. Pepe beißt sich langsam durch die Finger aller Legionäre in Caesars Lager. Aber nicht nur aus diesem Grund ist es gefährlich, Pepe dort zu behalten. Immerhin wäre es möglich, dass sein Vater einen Befreiungsversuch unternimmt. Das ist natürlich auch dem großen Caesar klar. Wir müssen den Jungen aus Hispanien wegbringen. Es gibt doch in Gallien ein paar Garnisonen, die nichts zu tun haben. Zum Beispiel dieses, wie heißt es noch gleich? Brimborium. Nein, Barbarorum. Schickt ihn noch zur Stunde dorthin und behandelt ihn gut. Die Köpfe der Eskorte haften mir für den Seinen. In dem uns wohlbekannten gallischen Dorf hat man unterdessen keine Ahnung von der kostbaren Fracht, die schon bald im nahen Barbarorum eintreffen wird. Huhu, hast du nix? Idefix und ich wollen Wildschweine jagen gehen. Kommst du mit? Ich komme! Bin schon da. Kann losgehen. Glaubst du, wir treffen im Wald auch ein paar Römer? Ich weiß nicht, Obelix. Vielleicht? Die sind in letzter Zeit so ruhig, die Römer. Ach, weißt du, die haben so viele Hiebe eingesteckt, dass sie genug haben. Du hast recht. Die hier sind erledigt. Meinst du, wir könnten Julius Caesar schreiben, er soll uns Frische schicken? Obelix ahnt nicht, dass im Wald bereits ein paar frische Römer auf ihn warten. Es ist die fünfköpfige Eskorte von Häuptlingssohn Pepe unter Leitung von Centurio Claudius Boxius. Und der ist nach der langen Reise mit dem kleinen Iberer ziemlich erschöpft. Nein, nein und nochmals nein. Mit deinen Launen hast du uns schon die ganze Reise verdorben. Du hast uns geärgert, gebissen und geplagt. Und jetzt, wo wir das Lager Barbarorum fast erreicht haben, willst du anhalten und spielen. Nein! Vergiss nicht, O Claudius Boxius. Du haftest mit deinem Kopf für mein, wenn mir etwas passiert. Ja, und? Und? Ich halte jetzt die Luft an, bis mir etwas passiert. Pepes Kopf läuft rot an. Erst hellrot. Hey, nicht! Dann knallrot. Hör auf! Schließlich dunkelrot. Oh, ist ja gut. Wir tun alles, was du willst. Aber jetzt hör auf damit. Ich will spielen. Also gut. Was willst du spielen? Also ihr seid die Räuber, die mich fangen wollen. Und ich bin der Edelmann, der versucht auszureißen. Ihr müsst bis 100 zählen, bevor ihr mich sucht. Sonst geht's nicht. Ein Glück, dass sich bald die Kameraden von Barbarorum um ihn kümmern müssen. Los jetzt! Er darf uns nicht entwischen! Claudius Boxius und seine Männer nehmen die Verfolgung auf. Gar nicht so leicht, denn Pepe kann ziemlich schnell rennen. So schnell, dass er überhaupt nicht darauf achtet, ob im Wald noch jemand anderes unterwegs ist. Wie zum Beispiel zwei Gallier auf der Wildschweinjagd. Aua! Pepe prallt direkt vor den dicken Bauch von Obelix. Das ist aber kein Wildschwein, Asterix. Noch nicht mal ein Frischling. Lasst mich los, die Räuber sind hinter mir her. Räuber? Keine Angst, das erledigen wir schon. Während Asterix sich mit einem kräftigen Schluck Zaubertrank stärkt, treffen Pepes Räuber ein. Claudius Boxius und seine Männer. Da ist er! Wir haben ihn! Oh, Gallier! Römer! Ganz frische! Gebt das Kind her, Gallier! Holt's euch doch! Wie ihr wollt! Also, Männer, auf zum Gefecht! Claudius Bockschuss kennt unsere Gallier noch nicht. Aber das ändert sich schnell. Asterix und Obelix begrüßen die Legionäre aus Hispanien auf die gute alte gallische Art. Schon bald sind die Begrüßungsformalitäten erledigt. Ein Kind anzugreifen. Ich hätte große Lust, Ihnen noch mehr Anstand beizubringen. Komm, Kleiner, wir bringen dich in unser Dorf. Wie heißt du denn? Costa y Bravo, Pepe. Ich komme aus Hispanien. Und in Hispanien ist es nicht üblich, dass man kleinen Häuptlingssöhnen ohne ihre Einwilligung einfach so den Kopf streichelt. Also, Vorsicht, Obelix. Du hast aber schöne schwarze Haare. Aua! Was ist passiert? Er hat mich gebissen, Asterix. Ich bin der Sohn eines Häuptlings und jeder muss darauf Rücksicht nehmen, sagt Papa. Rücksicht nehmen? Na gut, du Häuptlingssohn. Wir bringen dich zum Häuptling unseres Dorfes. Asterix und Obelix führen den kleinen Iberer zur Hütte von Majestix und berichten ihm von den Erlebnissen im Wald. So, so. Und warum haben dich die Römer verfolgt, Kleiner? Ihr habt aber eine große Nase. Was? Obelix. Bringt sie weg. Nach dem Mittagsschlaf unterhalten wir uns weiter. Während die Gallier ein Nickerchen machen, haben sich Claudius Bockschuss und seine Männer ins Lager Babaorum geschleppt. Bockschuss erklärt dem Lagerkommandanten Centurio Holenus die Situation. Er muss Pepe unbedingt zurückbekommen. Darum sollen die Legionäre von Babaorum das Dorf der Gallier angreifen und den Häuptlingssohn wieder in römische Gewalt bringen. Der Kommandant ist wenig begeistert von dieser Idee, denn er kennt die Schlagkraft der Gallier. Aber Claudius Bockschuss kann ziemlich überzeugend sein. Gallier oder nicht, wir brauchen diese Geisel. Und wenn ich Cäsar sage, dass mir der Lagerkommandant von Babaorum nicht geholfen hat, die Geisel wiederzubekommen, dann treten wir zu zweit im Zirkus auf. Unter diesen Umständen bleibt Kommandant Holenus gar keine andere Wahl. Er ruft seine Legionäre zusammen und zieht mit ihnen zum Dorf der Gallier. Die halten noch immer ihren Mittagsschlaf und mögen es gar nicht, wenn sie dabei jemand stört. Und so kommt es, wie es kommen muss. Legionäre, zum Angriff! Bei Toltates! Um mit den Römern zu kämpfen, dafür sind die Gallier nie zu müde. Die römischen Legionäre haben wie immer keine Chance. Die Schlacht ist nur von kurzer Dauer. Ein gekonntes Rückzugsmanöver bringt die Legionäre schnell wieder in wohlvorbereitete Stellungen, fernab von unseren Galliern. Auch die haben sich nach dem kleinen Sportprogramm mit den Römern wieder in ihr Dorf zurückgezogen und rätseln, was es wohl mit dem kleinen Pepe auf sich hat. Die Römer hängen wirklich sehr an dem Kind. Ich wüsste gern den Grund dafür. Nun, Kleiner, erzähl uns mal, was dich aus Hispanien nach Gallien geführt hat. Mein Papa ist der stärkste Papa der Welt und dieser blöde Jan Julius Cäsar hat Angst vor meinem Papa. Und um meinem Papa Angst zu machen, hat dieser blöde Jan Julius Cäsar mich nach Gallien verschleppen lassen. Aber das hindert meinen Papa bestimmt nicht daran, diesen blöde Jan Julius Cäsar zu verdreschen. Ole! Eine Geisel! Er ist eine Geisel! Wir müssen ihn vor den Römern schützen. Er darf das Dorf nicht verlassen. Obelix, ich vertraue ihn dir an. Und vergiss nicht, das Kind ist tabu. Tabu? Aber er heißt doch Pepe. Während Asterix und Obelix für den kleinen Häuptlingssohn ein paar Wildschweine braten, schleppen sich der unglückliche Claudius Bockschuss und Lagerkommandant Holenus zurück nach Babaorum. Die Schläge auf den Kopf scheinen Bockschuss irgendwie gut getan zu haben, denn plötzlich hat er einen Geistesblitz. Beim Jupiter! Im Grunde ist ja alles in Ordnung. Ob wir oder die Gallier die Geisel bewachen, ist doch egal. Wir müssen nur aufpassen, dass sie den Jungen nicht von hier wegbringen. Wir lassen einfach Späher rings ums Dorf aufstellen. Und das Schönste dabei ist, dass jetzt die Gallier mit dem kleinen Ungeheuer auskommen müssen. So ist es. Denn schon beim ersten Essen fängt Pepe an zu meckern. Ich mag diese Schweinerei nicht. Seit wann ist Wildschwein eine Schweinerei? Du isst, was auf dem Tisch steht, Pepe. Es gibt nichts anderes. Na gut, dann halte ich die Luft an, bis es etwas anderes gibt. Wieder läuft Pepes Kopf rot an. Erst hellrot. Hey! Dann knallrot. Hör auf! Dann dunkelrot. Frischling, Bache, Schinken, Blutwurst, Presskopf, Fisch. Fisch hätte ich gern. Obelix, geh Fisch kaufen. Oh, dann wird doch mein Wildschwein kalt. Ich halte die Luft an. Schon gut. Ich gehe. Nur widerwillig räumt Obelix seinen Platz am Esstisch, um bei Verleinix einen Fisch zu kaufen. Als er damit zur Hütte zurückkehrt, erwartet ihn Asterix mit einer unerwarteten Neuigkeit. Ah, Obelix, wir brauchen den Fisch nicht mehr. Pepe hat das Wildschwein versucht und es hat ihm geschmeckt. Er hat sogar deins aufgegessen. Was? Na, warte. Obelix, was hast du vor? Er hat mich gebissen. Er wollte mich schlagen mit dem Fisch da. Obelix, vergiss nicht, das Kind ist dein Gast und es ist tabu. Also immer mit der Ruhe. Ich will spielen. Spiel mit Hidefix, ich hab was zu erledigen. Obelix versucht, den gerade gekauften Fisch umzutauschen. Verleinix ist darüber nicht besonders erfreut. In Windeseile wird die Fischfrage zu einer Angelegenheit des ganzen Dorfes und mündet in einer der üblichen Prügeleien. Ich werde dich lehren, Leute, Fische an den Kopf zu werfen! Der kleine Pepe sorgt im Dorf der Gallier für allerhand Durcheinander. Nicht nur was Fische und Wildschweine betrifft. Mit Pepe hat man schon seine liebe Not, aber seit der Schlägerei versteht er sich mit Idefix prima. Ach, Pepe ist kein gutes Vorbild für ihn. Idefix ist noch jung und beeinflussbar. Manchmal flüstern sie miteinander und dann sehen sie zu mir her und lachen sich kaputt. Wir haben uns so gut verstanden, Idefix und ich. Und jetzt? Als Pepe sich auch noch von Trubadix jeden Abend ein Schlaflied wünscht, weil ihn der Gesang so sehr an die Ziegen seiner Heimat erinnert, sind die Dorfbewohner am Ende mit ihren Nerven. Häuptling Majestix beschließt, dass der Junge heimkehren muss nach Hispanien. Nun sag mal, wo liegt denn dein Dorf, Pepe? Ich weiß nicht, wo es liegt, aber es ist das schönste Dorf auf der Welt. Und mein Haus ist das schönste im ganzen Dorf. Und ihr habt wirklich eine große Nase. Reiß dich zusammen, Obelix. Diese Beschreibung ist mir zu ungenau. Wenn er zu klein ist, uns zu sagen, wo er wohnt, wie sollen wir ihn dann nach Hause bringen? Die Römer wissen doch, wo er wohnt. Wir brauchen sie nur zu fragen. Gute Idee. Wir müssen nicht mal weit gehen. Sie haben rings um unser Dorf Späher eingesetzt. Und so machen Asterix und Obelix einen Ausflug in den Wald. Diesmal nicht, um Römer zu verprügeln, sondern um sie von den Bäumen zu schütteln. Wir müssen dicht belaubte Bäume mit guter Aussicht auf das Dorf suchen. Da schütteln wir die meisten. Versuchen wir es mal mit dem da. Obelix packt den Stamm einer hohen, dichten Kiefer und schüttelt ihn mit aller Kraft. Dem Späher auf dem Baum wird ganz schummerig. Es dauert nicht lange, bis er herunterfällt. Hey. Oh, das ist aber ein Dicker. Wo liegt das Dorf der Geiselrömer? Etwas südlich von Hispalis. Kann ich jetzt weiter spähen? Hey, Asterix! Was ist? Obelix hat Gefallen gefunden an dem neuen Spiel, Während Asterix den Späher ausgefragt hat, hat er sich den nächsten Baum gesucht. Guck mal! Hier ist noch einer! Sollen wir es noch woanders versuchen? Nein, Obelix. Ich habe erfahren, was ich wissen wollte. Komm! Während Asterix und Obelix ins Dorf zurückkehren, klettern die Späher wieder auf ihre Bäume und spähen weiter. Sie halten es nicht für nötig, ihrem Chef diesen unbedeutenden kleinen Zwischenfall zu melden. Und auch nicht, dass die Gallier jetzt wissen, wo Pepes Dorf ist. Zumal sie selbst nicht ganz unschuldig daran sind, dass dieses Wissen preisgegeben wurde. Und so feiert Claudius Bocchus mit dem Lagerkommandanten von Barbarorum noch immer seinen genialen Einfall. Prost, Holinus! Ich kehre bald in meine Garnison nach Hispanien zurück. Meine Anwesenheit ist hier nicht mehr vonnöten. Die Gallier fühlen sich beobachtet. Die rühren sich nicht. Was für ein kolossaler Irrtum. Im Dorf der Gallier haben Asterix und Obelix ihrem Häuptling Majestix nämlich schon längst berichtet, was sie erfahren haben. Pepes Heimreise ist bereits in Planung. Selbstverständlich bringt ihr zwei Pepe nach Hause zurück. Aber es darf ihm nichts zustoßen. Am besten fahren wir bis zur hispanischen Grenze übers Meer. Auf den Straßen hätten wir nur Scherereien mit den Römern. Bloß, wo kriegen wir ein Schiff her? Verleinix hat einen Fischkutter. Er könnte uns hinbringen. Tja, mir scheint nur, er ist seit neulich etwas beleidigt. Ha, komm, wir fragen ihn. Ein Fischkutter ist genau das Richtige. Der fällt nämlich nicht auf. In der Tat ist Verleinix nicht gerade bester Laune, als Asterix mit Obelix vorbeikommt, um sich etwas von ihm zu leihen. Aber als geklärt ist, dass es diesmal nicht um einen Fisch, sondern um ein Schiff geht, bessert sich seine Laune. Nachdem auch die Bezahlung in Hinkelsteinen ausgehandelt ist, steht der Reise nichts mehr im Weg. Hol den Knochen! Ja! Bravo, Idefix! Mach dich fertig, Pepe! Wir bringen dich nach Hause! Kommt Idefix auch mit? Nein, er ist viel zu klein für so eine Reise. Ah, endlich wirst du vernünftig, Obelix! Ist doch wahr. Sie sehen immer zu mir her und lachen sich kaputt. Das Segel von Verleinix Fischkutter ist schnell gehisst. Das ganze Dorf ist zum Strand gekommen, um den kleinen Gast zu verabschieden und um Asterix und Obelix eine gute Reise zu wünschen. Wie immer bekommt Asterix vom Druiden Miraculix eine Flasche Zaubertrank mit auf den Weg. Und wie immer schmollt Obelix, weil er keinen kriegt. Bloß weil ich als Kind in den Kessel mit Zaubertrank gefallen bin. Grüß deinen Vater schön, Pepe. Und sag ihm, ich wünsche ihm Erfolg bei seinem Kampf gegen die Römer. Ei, Mann, und ihr habt wirklich eine große Nase. Ja, gut. Auf jeden Fall guten Wind und viel Glück, meine Kinder. Asterix, Obelix und Pepe stechen mit Verleinix und seinem Fischkutter in See. Kaum haben sie die heimische Küste hinter sich gelassen, öffnet Pepe seinen Reisebeutel. Er hat nichts mitgenommen. Außer... Sieh nur, Asterix! Er hat Idefix mitgenommen! Wir müssen umkehren! Kommt nicht in Frage, Obelix. Der Wind steht günstig. Das müssen wir ausnutzen. Siehst du? Sie fangen schon wieder an, über mich zu lachen. Und es ist nicht das Einzige, das auf dieser Seereise bei Obelix für schlechte Laune sorgt. Da gibt es nämlich noch eine andere, ziemlich wichtige Sache. Was gibt's denn hier zu essen? Fisch, Obelix. Wir fangen ihn je nach Bedarf. Schließlich sind wir auf dem Meer. Ich finde, in letzter Zeit ist sehr viel von Fisch die Rede. Nach mehreren Tagen auf See ist Obelix nicht mehr der Einzige, der von Fisch die Nase voll hat. Ich will Wildschwein. Du isst, was es gibt. Oh, da drüben ist ein Schiff. Könnte man da nicht nach Lebensmitteln fragen? Obelix, sei nicht so dickköpfig. Wenn wir es nicht tun, halte ich die Luft an, Mann. Ich auch. Zu dritt halten sie die Luft an. Pepe, Obelix und Idefix. Ihre Köpfe werden erst hellrot, dann knallrot. Na gut, meinetwegen. Ihr habt ja recht. Wir hätten wirklich Lebensmittel mitnehmen sollen. Steuer sie an, Verleinix. Auf dem Schiff, das Obelix entdeckt hat, ahnt man unterdessen nichts Böses. Es ist das Schiff einiger uns nur allzu gut bekannter Piraten. Fischgute in Sicht, Captain! Das lohnt sich nicht. Da gibt's nur Fisch zu holen. Wir haben genug Proviant. Unsere Laderäume sind bis oben hin voll mit gepökelten Wildschweinen. Dickgute hat den Kurs geändert und steuert direkt auf uns zu. Was? Er steuert auf uns zu? Das sind bestimmt die Die Gallier. So ist es. Entschuldigung! Wir wollten fragen, ob es wohl möglich wäre... Das sind doch die Piraten! Also, Obelix, wir wollen nur Lebensmittel holen. Es darf nichts kaputt gemacht werden. Na klar! Ich weiß doch, was ich gehört. Es ist fast so, als würde man einkaufen gehen. Das nenne ich Fortschritt. Märkte mit Selbstbedienung. Man spart sich die ermüdenden Diskussionen mit den Händlern. Nachdem sich unsere Gallier ausreichend mit den Piraten amüsiert haben, erleichtern sie das Piratenschiff um einen ganzen Laderaum voll gepökelter Wildschweine. Für den Rest der Reise herrscht nun auf dem Fischkutter ausgezeichnete Laune. Entlang der gallischen Westküste segeln unsere Freunde weiter, bis sie kurz vor der Grenze von Hispanien sind. Dort verabschieden sie sich von Verleinix und gehen an Land. Direkt hinter den Stranddünen verläuft die nächste Römerstraße. Zum großen Erstaunen von Asterix und Obelix ist die Straße so voll, wie sie es sonst eigentlich nur aus Lutetia kennen. Die Wagen fahren nicht, sie stehen. Einer dicht hinter dem anderen. Hallo, einordnen ihr da. Die Zweirädrigen glauben, sie können sich alles erlauben. Hey, seht ihr nicht, dass es weitergeht da vorne? Entschuldigung, was macht ihr hier? Was wir hier machen? Beim Teutates. Urlaub natürlich. Auf der Straße? Die spinnen, die Urlauber. Natürlich nicht auf der Straße. In Hispanien. Aber worauf wartet ihr denn hier? Die Grenze wird von römischen Legionären bewacht. Die halten alles auf. Wird's jetzt langsam mal was da vorne? Hast du das gehört, Obelix? Bestimmt wissen die Legionäre, dass wir kommen. Wir müssen heimlich über die Grenze. Um abseits der Römerstraße mit ihren Grenzkontrollen nach Hispanien zu kommen, müssen unsere Freunde das Gebirge durchqueren, das Gallien und Hispanien voneinander trennt. Der Wirt des Gasthofs ist ihnen behilflich, einen erfahrenen Bergführer zu finden, denn der Weg durchs Gebirge ist gefährlich. Steile Berghänge, Gerölllawinen und gelegentlich auch Römerpatrouillen. Kein Muckser! Was ist denn? Eine Patrouille, 5 Mann, versteckt euch schnell! Unsere Freunde suchen Schutz hinter einem großen Felsen. Leider hat Idefix niemand erklärt, was es heißt, sich zu verstecken. Und so stürmt er auf die Römer los. Idefix! Ein kleiner Hund! Ah, aua! Er hat mich gebissen! Lasst ihn los! Wer? Ihr fasst ihn an! Aber was macht ihr denn da? Entschuldigt mich. Bin gleich wieder da. Der Kampf in der idyllischen Berglandschaft ist bald vorüber und Idefix gerettet. Aber er bekommt von Obelix jetzt ganz schön was zu hören. Du bist ganz schön ungezogen, du. Seit wann ist es ungezogen, Römer zu beißen? Siehst du jetzt einen schlechten Einfluss, Asterix? Siehst du's jetzt? Hört endlich auf mit eurer Streiterei. Wir müssen weg hier, sonst bekommen wir Schwierigkeiten mit den Römern. Los! Im Dauerlauf sprinten Asterix, Obelix, Pepe und Idefix nun immer weiter hinauf ins Gebirge. Erst in der Abenddämmerung machen sie auf den Gipfel des höchsten Berges Halt. In der weiten Ebene vor ihnen liegt Hispanien. Na, Pepe, da sind wir, in deinem Land. Zufrieden? Ei, Freund, hier schmecken sogar die Römer anders. Ole! Den Abstieg müssen unsere Freunde allein bewältigen. Ihr Bergführer hat nach den jüngsten Erlebnissen nämlich beschlossen, sich zur Ruhe zu setzen. Nach einer friedlichen ersten Nacht in Hispanien machen sich unsere Gallier mit Pepe am nächsten Tag auf den Weg nach Pompeiello. Es ist die nächste größere Stadt auf ihrem Weg. Als sie dort ankommen, herrscht Feierstimmung, denn es ist ein Festtag. Der Tag der jährlichen Druidenprozession. Mit Blumenkränzen geschmückt tragen Druiden die heilige Mistelernte durch die Straßen. Eine große Attraktion. Aber Asterix und Obelix sind schließlich nicht als Touristen hier, auch wenn sie im Gasthof zum zufriedenen Touristen einkehren. Wir essen hier zu Mittag und dann geht's weiter. Und dass mir niemand ohne meine Erlaubnis einen Römer beißt. Wie es der Zufall will, sitzt im selben Gasthof ein alter Bekannter von unseren Freunden, Claudius Bocchus. Na, Bocchus? Hat alles geklappt in Gallien? Tadellos. Die Geisel ist in Babaorum in sicherem Gewahrsam. Ihr wisst ja, wenn man mir einen Auftrag gibt... Claudius Bocchus feiert mit seinen Freunden die Rückkehr nach Spanien. Noch hat er keine Ahnung, dass am Tisch direkt neben ihm, getrennt nur durch einen dünnen Sichtschutz aus Holz, unsere beiden Gallier sitzen. Und mit ihnen Pepe. Aber das ändert sich bald, als an das Ohr von Bocchus bekannte Worte dringen. Wenn das so ist, dann halte ich die Luft an. Gut. Du sollst ein bisschen Kräuterwein haben. Aber beklag dich ja nicht, wenn dir schlecht wird. Mein Jupiter! Die Geisel ist hier! Was ist los mit dir, Bocchus? Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Nein. Das ist nur die spanische Küche. Ich bin sie nicht mehr gewohnt. Ich muss gehen. Ich habe noch einen langen Weg vor mir bis zu meiner Garnison in Hispalis. Ave! Fluchtartig verlässt Claudius Bocchus den Gasthof. Er lauert den Galliern auf, um herauszufinden, was sie vorhaben. Nach dem reichhaltigen spanischen Mittagessen mit Kräuterwein gehen unsere Freunde zum Wagenverleih Rento y Caron. Wir würden gern einen Wagen mieten. Gerne, Onkel. Ich habe viel Auswahl. Der Schluck auf kommt vom Wein trinken. Halt die Luft an. Ich will aber nicht die Luft einhalten. Mit einem Pferdewagen machen sich unsere Freunde auf den langen Weg in den Süden Hispaniens. Aber es hat sich jemand auf ihre Fersen geheftet. Claudius Bocchus. Auch er hat sich einen Wagen gemietet. Und er hat sich als Iberer verkleidet, um nicht aufzufallen. Wenn Caesar erfährt, dass die Geisel wieder in Hispanien ist, bin ich reif für den Zirkus. Meine einzige Chance ist, den Jungen nach Gallien zurückzubringen, ohne dass es jemand erfährt. Asterix und Obelix ahnen nichts von ihrem heimlichen Verfolger. Sie fahren viele Stunden lang über ruckelige Landstraßen, bis es langsam dunkel wird. Sie brauchen ein Quartier für die Nacht und sind froh, als sie an einem Zeltlager vorbeikommen. Oh! Das sind Nomaden. Sie sind sehr nett und komisch und singen und tanzen die ganze Zeit. Na gut, wir machen hier Halt und fragen, ob sie uns für die Nacht aufnehmen. Die Nomaden sind ein herzliches Volk. Sie heißen Pepe und die Gallier willkommen und geben ihnen reichlich zu essen. Und auch an ihrer Musik dürfen unsere Freunde teilhaben. Mama, ai. Olli, und jetzt wird getanzt. Der Tanz ist ansteckend. Es dauert nicht lang, da dreht sich auch Obelix im Takt der Musik ums Feuer. Olli, Mann, Olli! Olli! Ei, schön ist die Liebe. Während unsere Freunde mit den Nomaden ausgelassen feiern, schleicht sich Bokschus an die Zelte heran. Er will Pepe entführen. Aber bei so vielen Augen, die im Nomadenlager auf den Kleinen aufpassen, hat er keine Chance. Aber er wird nicht aufgeben. Am nächsten Morgen setzen unsere Freunde ihre Reise fort. Wieder heftet sich Bokschus in einiger Entfernung auf ihre Fersen. Und es sieht so aus, als bekäme er jetzt seine Chance. Denn der Wagen der Gallia fährt in ein Schlagloch. Hey! Hm? Hä? Eieiei. Eins der Räder ist völlig zerbrochen. Damit können wir nicht weiterfahren. Und kein Reserverad dabei. Da hinten kommt ein Wagen. Sehr gut. Ob es wirklich so gut ist, muss ich erst noch herausstellen. Denn der Wagen, der sich ihnen nähert, ist die Kutsche von Claudius Bokschus. Und der ist ziemlich überrascht, als er hinter einer Kurve plötzlich auf unsere Freunde trifft. Die Gallia! Guten Tag! Entschuldigt bitte, wir brauchen Hilfe. Könnt ihr uns bis zur nächsten Werkstatt mitnehmen? In seiner iberischen Verkleidung erkennen die Gallier Claudius Bokschus nicht. Nur einen von ihnen kann man mit keiner Verkleidung der Welt täuschen. Idefix, warum knurrst du? Genügen dir die Römer nicht mehr? Willst du jetzt auch normale Leute beißen? Vielleicht ist das ein Römer. Ich habe das Gesicht schon mal wo gesehen. Mir kommt er auch so bekannt vor. Ich kläre das. Sag, woher kommst du, Freund? Von nirgendwoher. Mein Name ist, Arrivederci Roma. Ich bin Nomade. Ein lustiger Nomademann. Ole, ole, ayayayaya, Mama, ole. Ist das gut? Es geht. Aber seine Knie klappern sehr schön im Takt. Na dann entschuldigt bitte. Wir haben uns sicher getäuscht. Wärt ihr so freundlich, einen von uns bis zur nächsten Werkstatt mitzunehmen? Einverstanden. Ich nehme den Kleinen da mit. Nein, nein, Pepe lassen wir nicht allein. Dann fahren wir alle mit, wenn's recht ist. Kommt! Mit Vergnügen. Olle! Es dauert nicht lang, bis unsere Freunde eine Futterstation erreichen, die auch Reparaturen anbietet. Ein neues Wagenrad scheint in greifbarer Nähe. Die Frage ist nur, wer es holen geht. Oh! Da haben wir ja, was wir brauchen. Also los, ihr zwei. Pepe und ich warten so lange. Nein, wir gehen alle drei. Mit Pepe. Also gut, dann gehe ich eben allein. Ich bin geliefert, wenn es mir nicht gelingt, sie abzulenken und die kleine Geisel zu schnappen. In der Werkstatt besticht Claudius Bokschus heimlich den Besitzer mit einer Handvoll Sesterze. Dafür soll er sagen, dass kein Wagenrad mehr auf Lager ist. Was dem Werkstattbesitzer nicht besonders schwerfällt, denn er hat tatsächlich keins mehr auf Lager. Es wird schwierig sein, ein Rad für euren Wagen aufzutreiben. Ich fahre nach Hispalis. Wenn das auf eurem Weg liegt, nehme ich euch mit. Es liegt auf unserem Weg und wir nehmen das Angebot gern an. Auf der langen, interessanten Reise in den Süden Hispaniens kommt unser kleiner Trupp durch viele festliche Orte. Durch Cauca, Segovia, Helmántica und Córdoba. Unsere Freunde werden Zeuge vieler Druidenprozessionen, denn offenbar lieben die Iberer Prozessionen. Während der ganzen Reise sucht Bokschus verzweifelt nach einer Möglichkeit, Pepe zu entführen. Aber er hat kein Glück. Asterix, Obelix und Idefix lassen den kleinen Häuptlingssohn nämlich keine Sekunde aus den Augen. Die Zeit für Bokschus wird knapp. Morgen sind wir in Hispalis. Das ist meine letzte Chance. Sonst wird Pepe seinem Vater zurückgebracht und meine militärische Laufbahn endet im Sand der Arena. Halt! Hey, was soll das? Auf einen Augenblick, edle Freunde. Ihr werdet uns jetzt all eure Schätze geben. Wir sind Räuber der Landstraße. Auch wir profitieren vom Fremdenverkehr. Geht's los? Ich will auch mit. Wie wär's, wenn ihr beide geht und ich pass auf Pepe auf? Nein, ich geh allein. Obelix, du bleibst bei Pepe. Pepe, hol gefälligst Luft. Ich trinke noch einen Schluck Zaubertrank und dann los. Wird's bald. Wir sind hier nicht im Urlaub. Keine Sorge, es wird. Während Asterix sich um die Räuber kümmert und Pepe und Obelix die Luft anhalten, weil sie nicht mitmachen dürfen. Möchte noch jemand was haben? Hat Claudius Bockschuss einen finsteren Einfall. Der Zaubertrank, der übermenschliche Kräfte verleiht. Das ist meine letzte Chance. Nach einem kurzen, ziemlich ungleichen Kampf setzen unsere Freunde ihre Fahrt fort. Als sie im schönen Hispalis eintreffen, ist es schon dunkel. Zum Glück finden sie in der Stadt voller Urlauber noch eine Herberge, die immerhin zwei freie Zimmer hat. Ich schlafe im Zimmer von Idefix. Ich auch. Na gut, dann teilen wir uns das andere. Ausgezeichnet! Beim Jubel! Beim Ole! Claudius Bockschuss, alias Arrivederci Iroma, ist diese Zimmeraufteilung sehr recht. Er wartet, bis Asterix eingeschlafen ist. Zum Schlafen hat Asterix seinen Gürtel mit der Zaubertrankflasche abgelegt und Bockschuss wittert seine Chance. Leise steht er auf und schleicht zu der Flasche. Wenn ich den Zaubertrank habe, bin ich der Stärkste. Dann kann ich mir Pepe schnappen und ihn nach Gallien zurückbringen. Bockschuss hat die Flasche mit dem Zaubertrank schon fast in seiner Hand, als im Nachbarzimmer plötzlich eine ziemlich laute und sehr vertraute Stimme ertönt. Fisch, geht's dir noch gut? Wo soll ich denn um diese Zeit Fisch herkriegen? Idefix, hol sofort Luft, du hältst dich da raus. Das Schimpfen von Obelix reißt Asterix aus dem Schlaf. Dass Bockschuss seine Sachen durchsucht, gefällt ihm überhaupt nicht. Was machst du da mit dem Zaubertrank? Halt! Bleib stehen! Mit dem Zaubertrank in der Hand läuft Bockschuss aus der Herberge. Asterix nimmt sofort die Verfolgung auf. Aber die beiden laufen einer römischen Patrouille in die Arme. Sie werden verhaftet und dem Standortkommandanten von Hispalis vorgeführt. Erkennt ihr mich denn nicht? Ich bin's, Claudius Bockschuss. Aber natürlich. Nun, Bockschuss, du solltest auf eine Geisel aufpassen und ich sehe dich hier in Zivil und in einen Skandal verwickelt. Ich nehme an, die Geisel ist in Gallien in Sicherheit. Hm? Der Kleine hier. Asterix. Der und seine Komplizen haben die Geisel entführt. Beeilt euch. Der Junge schläft mit einem dicken Gallier in der Herberge Klein Vandalusien. Und was hat es mit dieser Flasche auf sich? Das ist der geheimnisvolle Zaubertrank, den ein kleiner Barbarenstamm in Gallien besitzt. Ich wollte ihn benutzen, um die Geisel zurückzubekommen. So, so. Nun gut, ich wünsche dir, dass du recht hast, Bockschuss. Man hole die Geisel und werfe die beiden da in den Kerker! Während die Römer in der Herberge nach Obelix und Pepe suchen und der Standortkommandant die Wirkung des Zaubertranks ausprobiert. Interessantes Gebräu. Schmachten Asterix und Claudius Bockschuss in einer düsteren, feuchten Kerkerzelle. Ich hab dir vom ersten Tag an misstraut. Deswegen haben wir in unserer Wachsamkeit nie nachgelassen. Obelix und Pepe werden gefasst. Euch werfen sie den Löwen zum Fraß vor und mich begnadigen sie. Ich habe schlechte Nachrichten für dich, Bockschuss. Der dicke Gallier und die Geisel haben die Herberge verlassen und sind unauffindbar. Braver Obelix. Uns bleibt nichts anderes übrig, als das Dorf der Geisel zu belagern. Durch deine Dummheit ist der römische Friede in Hispanien gebrochen. Doch alles hat sein Gutes. Ich suche eine große Nummer zum Abschluss der Festtage von Hispalis. Das Volk braucht Brot und Spiele, damit es zufrieden ist. Ave! Nur Mut, Römer! Noch leben wir! Aber nicht mehr lange! Und du hast auch keinen Zaubertrank mehr! Die Die Ankündigung, dass ein Verräter und ein Geächteter den wilden Tieren vorgeworfen werden sollen, begeistert Einheimische wie Touristen. Bald gibt es Karten für die Zirkusarena nur noch bei den Herbergsbesitzern zu Wucherpreisen. Am folgenden Tag sind die Ränge im farbenprächtig geschmückten Zirkus von Hispalis bis zum Bersten gefüllt. Auf der Tribüne hat der Standortkommandant Platz genommen. Er hat einen hohen Gast. Begonia, die Halbschwester von Caesars angeheirateter Cousine. Es herrscht ausgelassene Stimmung. Beim Publikum. Die Stimmung der Gefangenen ist weniger ausgelassen. Sie kommen! Den Vorurteil! Das sind sie! Haltung, Boxschuss! Wir zeigen ihnen, was wir wert sind! Was mich betrifft, sind sie betrogen. Lass deine Löwen los, Römer! Löwen haben wir nicht, Gallier! Wir haben das da! Ein Auerochse! Ein wilder Auerochse! Der wilde, schwarze Auerochse hat ein Auge auf Claudius Boxschuss geworfen. Er jagt ihn quer durch die Arena. Gallier! Tu doch was! Beim Jupiter! Auerochse! Hierher beim Teutates! Mutig lenkt Asterix den Auerochsen in seine Richtung. Der Koloss nimmt Anlauf und läuft auf Asterix zu. Im letzten Moment kann Asterix ausweichen. Diese mutige und geschickte Tat begeistert die edle Begonia so sehr, dass sie aufspringt und Asterix zujubelt. Dabei verliert sie ihr rotes Cape, das auf dem Boden der Arena landet. Für einen galanten Gallier wie Asterix ist es eine Ehrensache, der Römerin ihr Cape zurückzugeben. Er hebt es auf und will es gerade nach oben werfen, als er plötzlich von dem Auerochsen angegriffen wird. Komm dem Cape nicht zu nahe, du Stinktier! Du machst es noch schmutzig! Das rote Cape scheint den Auerochsen regelrecht anzuziehen. Mit aller Wildheit stürzt er sich immer wieder darauf und Asterix zieht es im letzten Moment immer wieder weg. Schließlich lockt Asterix den Ochsen mit dem Cape direkt vor die Mauer der Arena. Der Auerochse nimmt Anlauf und donnert mit voller Wucht gegen die Mauer. Der Kampf ist entschieden. Schick einen neuen Auerochsen, Römer. Der hier ist fertig. Auf Wunsch meines Gastes, der edlen Begonia, werde ich dich begnadigen, Gallier. Dann müsst ihr auch Claudius Boxschuss begnadigen. Gut, aber er wird aus der Armee ausgestoßen. Hurra! Ich mache jetzt Karriere in der Arena. Boxschuss ist tot. Es lebe El Hispanis, der Auerochsero! Yeah! Um sich für seine Rettung zu bedanken, beschreibt Claudius Boxschuss Asterix den Weg zu Pepes Dorf. Als Asterix dort eintrifft, ist das Dorf von den Römern belagert. Es ist unmöglich, hineinzukommen oder heraus. Es sei denn, man heißt Obelix! Asterix! Ich komme! Asterix! Ich hab mir solche Sorgen gemacht! Ach, du weißt doch, um mich muss man sich keine Sorgen machen. Ich hab dich gestern gesehen, als du die Herberge verlassen hast. Ich musste nämlich gerade für Pepe Fisch holen. Aber ich hab dich aus den Augen verloren. Da hab ich gedacht, als erstes muss ich Pepe in Sicherheit bringen. Gott sei Dank kannte er den Weg zu seinem Dorf. Und in diesem Dorf ist man sehr froh, dass unsere mutigen Gallier den langen Weg auf sich genommen haben, um Pepe zurück nach Hause zu bringen. Ei, wie soll ich euch jemals danken, Freunde? Gern geschehen, Häuptling Costa y Bravo. Aber jetzt müssen wir wieder nach Hause zurück. Ich will nicht, dass sie fortgehen. Wenn sie gehen, halte ich die Luft an. Und ihr habt euch so gut um ihn gekümmert. Er sieht prächtig aus. Hör auf, die Luft anzuhalten. Du wirst genügend Römer zum Amüsieren haben. Das verspreche ich dir, Mann. Auf Wiedersehen, Pepe. Wir kommen wieder. Bestimmt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und nach einer langen und ruhigen Reise kommen unsere Freunde wieder in das kleine gallische Dorf, wo sie, wie immer, mit einem großen Fest gefeiert werden. Sie berichten vom schönen Hispanien und Obelix wagt sich sogar an die Sangeskunst der Nomaden. Oi, oi, oi, oi, oi.